Pfeffer-Nachrichten-Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Baggerfahrer rastet in Hochheim aus. Dortmund gewinnt gegen Heidenheim. Und das Wetter in der Nacht meist trocken, aber frisch. Das Wichtigste. Jetzt um 5.11 Uhr. Ich bin Dominik Jordan. Guten Abend. Da sind einem wütenden Bauarbeiter offenbar die Sicherungen durchgebrannt. In Hochheim im Main-Taunus-Kreis hat der 27-Jährige mit seinem Bagger die Straße aufgerissen und ein Bild der Verwüstung hinterlassen. FFH-Reporter Yannick Schick. In der Frankfurter Straße sind gerade frisch Glasfaserkabel verlegt worden. Trotzdem wird's auf einmal wieder laut. Ein Baggerfahrer reißt auf circa 50 Metern alles auf. Eine Brautkleidverkäuferin sieht gegenüber alles, sagt mir, wir haben nicht geglaubt, was da gerade abgeht. Jetzt gucken wieder Kabel raus, alle Arbeit dahin, die Polizei hat abgesperrt. Sie sagt, der Baggerfahrer habe Stress mit seinem Chef gehabt. In Hochheim munkelt man, der Mann sei nicht bezahlt worden und deshalb durchgedreht. Yannick Schick, Hochheim. Abgelehnte Asylbewerber abschieben, aber auch gezielt Fachkräfte anwerben. Dafür braucht Deutschland Abkommen mit den betroffenen Ländern. So eines hat Bundeskanzler Scholz heute in Berlin unterzeichnet, mit dem Präsidenten von Kenia. Mit anderen Ländern gibt es solche Abkommen auch schon, zum Beispiel mit Indien und Marokko. Krank schreiben lassen per Anruf beim Arzt. Das soll es künftig nicht mehr geben, hat Finanzminister Lindner angekündigt. Kritik daran kommt jetzt vom Hausärzteverband. FFH-Reporterin Ina Heidemann. Volle Wartezimmer dank laufender Nasen. Das könnte im Herbst und Winter wieder vielen Hausarztpraxen drohen. Finanzminister Lindner sieht einen Zusammenhang zwischen gestiegenen Krankheitstagen und der Krankmeldung vom Sofa aus. Der Hausärzteverband kritisiert Lindners Vorhaben. Gerade in den typischen Infektmonaten könne die telefonische Krankschreibung Praxen entlasten. Und Verbandschef Bayer betont, dass die elektronische Krankschreibung wegen der automatischen Übermittlung größtenteils für die gestiegenen Zahlen verantwortlich ist. Ein aufmerksamer Taxifahrer hat in Frankfurt eine Seniorin vor einem Betrug bewahrt. Die 82-Jährige erzählte ihm, sie müsse Geld abheben und einem Polizisten übergeben. Er überredete sie daraufhin, zu einer Polizeiwache zu fahren. Die Beamten dort klärten sie dann über den Betrugsversuch auf. Später kam dann auch raus, dass die Frau davor schon 3-mal auf Betrüger hereinfiel. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund zumindest für eine Nacht die Tabellenspitze übernommen. Der BVB gewann gegen den bisherigen Spitzenreiter Heidenheim mit 4:2. In der zweiten Liga ist jetzt der Karlsruher SC vorübergehend Tabellenführer. Im Heimspiel setzte sich das Team 2:0 gegen Schalke durch. Außerdem trennten sich Preußen Münster und der SC Paderborn 3:3. Das FFH-Wetter. Das ist heute Abend frisch, aber der Regen verschwindet in der Nacht. Es geht runter auf 3 Grad, morgen dann bis zu 16 und trocken. A66 Frankfurt-Wiesbaden zwischen Wiesbaden-Mainzer Straße und Wiesbaden-Biebrich. Eine Baustelle auf der rechten Spur, da bleibt die rechte Spur nach dem Erdrutsch am Montag noch mindestens bis nächste Woche gesperrt.